Bei uns wohnt im Haus ein gewisser Herr Kraus, der geht Tag für Tag jeden Abend aus. An Schlaf denkt er nie, kommt nach Hause erst früh. Das erzählt mir Frau Meier von vis-à-vis. Neulich traf ich den Mann und da sprach ich ihn an und ich fragte ihn, Sie schlafen wohl nie. Doch da hat er gelacht, das wird sonntags gemacht, sagt er höflich, entschuldigen Sie. Ja, das ist mein Sonntagsvergnügen, da schlaf ich nicht mal richtig aus. Mit 10 Uhr im Bette zu liegen, da bringt mich so leicht keiner raus. Da hat mich kein Wecker zu wecken, ich schlafe so lang's mir gefällt. Denn das ist mein Sonntagsvergnügen, was Schöneres gibt's nicht auf der Welt. Der Traum ist bald aus, eines Tages wird Herr Kraus Soldat und er zieht den Zivilrock aus. Er wundert sich sehr, dass man beim Militär immer früh aufstehen muss, also das missfällt ihm sehr. Und sonntags darauf wacht er einfach nicht auf, selbst das Wecken beachtet er kaum. Und den Feldwebel dann sieht voll Staunen er an und er sagt zu ihm halb noch im Traum: Melde gehorsamst, Herr Feldwebel, das ist eben mein Sonntagsvergnügen. Da schlaf ich mich mal richtig aus, bis 10 Uhr im Bette zu liegen. Da bringt mich so leicht keiner raus. Da hat mich kein Wecker zu wecken, ich schlafe so lang's mir gefällt, jawohl, Herr Feldwebel, denn das ist mein Sonntagsvergnügen, was Schöneres gibt's nicht auf der Welt. Und seitdem ist das auch mein Sonntagsvergnügen, da schlaf ich mich mal richtig aus, bis 10:30, 11:30, 12:00. Aufstehen! Nicht hereinkommen! Ich lieg doch noch im Bett und ich steh doch heut nicht auf, weil es doch heut so ein komisches Wetter draußen ist. Bis 12 Uhr im Bettchen zu liegen, da bringt mich so leicht keiner raus. Da hat mich kein Wecker zu wecken. Ruhig du, unter die Decke mit dir. Ich schlafe, solang's mir gefällt.